Rest der Welt kannst du haben, doch diese Nacht gehört mir. Ich reiß ein Loch in mein Leben mit dem Umriss von dir. Ich vergess deinen Namen schon auf der Treppe vom Haus. Die Nägel blutrot wie Jesus, dreht die Scheinwerfer auf. Ich will dich nie mehr zurück. Wir waren das Gegenteil von Glück. Einmal Tränen weggewischt, die ganze Welt geht gerade auf. Hoff, dass du in unsere Scherben trittst. Hinter uns beginnt das Licht. Jedes Haus ist bunt geschmückt, die ganze Welt geht gerade auf. Ich hab mich verliebt, als du dich versteckt hast. Nächster schöner Tag, der, an dem du weg warst. Neben dir war jede Nacht das weichste Bett hart. Der falsche Mensch zu jeder Zeit. Ohne dich ist besser. Hier sind alle Blumen abgeknickt. Hab dir einen Strauß Brennnesseln gepflückt. Weiß jetzt endlich, wie man dich vergisst. Alles hinter mir zerbricht.